Nun hatte unglückseligerweise der Mäuse Josef dieser Geschichte heimlich zugehört. Zornig stürzte er auf die Lillimaus zu. Heute Nacht bist du dran. Ich habe zwar noch Angst vor dir, aber zum Schweigen wirst du mich nicht mehr bringen. Dein Hochmut wird dir schnell vergehen. Und das Geschichtenerzählen auch. Tote Mäuse schweigen nämlich. Die Geschichte, die Lillimaus erzählt hatte, war am selben Tag noch von Mund zu Mund gegangen. Das Rudel brauchte erst gar nicht zusammengetrommelt zu werden. Ganz ohne Befehl sammelten sich alle im Wohnzimmer. Aber kein Jubel klang auf, keine Begeisterung, als Willibald und Mäuse Josef und Hermann Maus kamen. Mürrisch schauten viele Mäuse vor sich auf den Boden. Einige murmelten etwas vor sich hin. Das klang bedrohlich, ja, rebellisch. Willibald setzte sich auf seinen Plüschthron. Er machte keine langen Sprüche. Etwas müde sah er aus. Lillimaus, das weiße Scheusal, muss sterben. Sie hat unsere Gesetze mit Füßen getreten. Sie hat gegen meinen Befehl Geschichten... Was ist das für ein wunderbarer Duft, Boss, der mir da in die Nase steigt? Geschichten erzählt. Sie ist eine Schande für was das... Was für ein herrlicher Duft. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Ja, woher kommt eine, denn eine dieser Schande, Duft? Ich glaube, eine Schande für das Rudel. Schädlinge aber müssen ausgemerzt werden. Hinaus zur getigerten Katze. Oh, herrlich, dieser Duft. Wahnsinn, Wahnsinn, wie künstlich das Duft. Oh, du Duft, Duft noch Duft, ja, dass du nie mehr aufhörst zu Duft, du Duft, Duft, du Duft. Das Rudel hatte sich längst von Willibald abgewandt und strebte dem Duft entgegen. Sie liefen immer ihrer Nasen nach und fanden den Leckerbissen ein köstliches, gebratenes Stück Speck. Leider nicht genug für alle. Einen Happen für jeden. Ja, bitte. Wenigstens ein winziges Häppchen Seligkeit. Alle schauten auf den überaus starken Willibald. Der hätte den Speck am liebsten alleine aufgegessen. Aber das traute er sich nicht. Er wusste, dass dann ein Aufstand ausbrechen würde. Deshalb entschied er... Alle stellen sich rund um den Speck in langer Reihe auf. An zweiter Stelle steht die Hermannmaus, dann der Mäuse Josef, ja, auf dem vierten Platz Mausi Karin. Und wer steht ganz vorne? Dumme Frage, der Boss steht immer vorne, wer denn sonst? Los, stellt euch auf, ganz zum Schluss kommen Karle Maus und Mäuse Friederike. Und Lillimaus? Erst wird gefressen, dann wird sie verbannt. Zusehen soll sie, wie es uns schmeckt. Richtig, Lillimaus soll sich dicht neben das Frühstücksbrett stellen und zusehen. Riechen, sehen, hungern soll sie. Sie soll nie vergessen, wie gut sie es bei uns hatte. Auf dem Frühstücksbrett klebte ein weißes Zettelchen. Lillimaus hatte es sofort entdeckt. Starr nur mit deinen roten Augen auf den Speck. Warum muss eigentlich immer der Boss der Erste sein? Lillimaus hatte inzwischen gelesen, was auf dem Zettel stand. Buchstaben für Buchstaben, Wort für Wort, Satz für Satz. Sie hatte genau verstanden... Sie allein wusste, dass der Speck nicht freundlich auf einem Frühstücksbrett dargeboten wurde. Sie allein erkannte die tödliche Gefahr, die von diesem Speck da ausging. Eine verlockende Mausefalle hatte die Menschenköchin aufgestellt. Wer als erster den Speck berührte, war des Todes. Der Boss wollte der Erste sein. Das Ende des Tyrannen war nah. Lasst uns zum festlichen Mahle schreiten. Ja, und wieder bist du ganz vorne. Stimmt. Genau. Wieso genau. Immer der? Wer wagt es mir zu widersprechen? Hol Karle Maus an die Spitze. Lass ihn zuerst beißen. Für uns bleibt in jedem Fall genug übrig. So machen wir sich einen Feind zum Freund. Sehr schlau, was du da sagst. So komm nur, lieber Freund Karle Maus. Es soll nicht so aussehen, als ob ich mir irgendeinen Vorteil verschaffen wollte. Boss sein heißt dem Rudel dienen. Wie? Ich zuerst? Ja. Neue Töne. Ganz ehrlich? Oh, auf einen, dann will ich gleich mal reinbeißen. Oh, köstlich, wie das riecht. Und jetzt das Maul auf und rein... Halt! Keiner darf den Speck berühren. Der Speck ist gefährlich. Gefährlicher als die große getigerte Katze. Gefährlich? Seit wann ist Speck gefährlich? Willst du uns den Appetit verderben? Das ist eine Mausefalle, in die der Speck uns locken soll. Ach was, alles Lügengeschichten. Die will nur den Speck allein für sich. Diese Hexe mit den roten Augen. Früher hätte man sowas verbrannt. Hier auf dem Zettel steht es aber. Lügengeschichten. Sie soll vorlesen, was auf dem Zettel steht. Ja, vorlesen ist leider verboten. Das Gesetz vom großen Boss. Lies schon, du Wurm. Was ich heute sage, gilt. Ich allein bin das Gesetz. Komm, lies vor. Also, Gebrauchsanweisung. Befestigen Sie den Räucherspeck auf dem beweglichen Brettchen. Ziehen Sie den Federbügel ganz zurück. Legen Sie den Spanndraht über den Bügel. Heben Sie das bewegliche Brettchen an. Schieben Sie das Ende des Spanndrahtes in die Öse des Brettchens. Die Mausefalle ist bereit. Vorsicht! Der Federbügel schlägt bei der geringsten Berührung zu. Der Schlag tötet jede Maus zuverlässig. Lauter erfundener Unsinn, der schöne Speck. Du willst dich nur wichtig machen. Wenn du so sicher bist, dann frisst du doch als Erster. Genau, ja. Ich will jedenfalls nicht mehr. Da laufe ich doch lieber am Ende von der Schlange zurück. Wir können doch unsere überaus kluge Lilimaus als Erste essen lassen. Gute Idee. Wenn sie es richtig gelesen hat, sind wir sie los und brauchen uns die Pfoten nicht mehr schmutzig zu machen. Na, Lilimaus, willst du nicht die Allererste sein?